Ich merke, dass es dir schwerfällt, mir in die Augen zu sehen. Frage mich, was wir noch klären können von diesen tausend Problemen. Ich weiß, dass du mich noch liebst und du weißt, dass ich dich noch lieb. Doch das hier hast du nicht verdient und das hier hab ich nicht verdient. Bitte geh, wenn du mich liebst. Bitte geh, wenn du mich. Bitte geh, wenn du mich liebst. Bitte geh, wenn du mich. Bitte geh, wenn du mich liebst. Ich weiß, dass du weißt, dass die Zeit längst vorbei ist. Geh, wenn. Bitte geh, wenn du mich liebst. Ich weiß, dass du weißt, dass die Zeit längst vorbei ist. Geh, wenn. Bitte geh, wenn du mich liebst. Die letzte Rose verwelkt, hör das Geschirr auf dem Boden zerschellen, verlasse die Wohnung und wohne im Hotel, und ich dachte, wir erobern die Welt, warum haben wir uns immer wieder verletzt, und sag mir, warum halten wir daran fest? Durch die rosarote Brille übersieht man Details, doch ich weiß, es wird nie mehr so sein. Die Magie ist vorbei, Tiefpunkt erreicht, Zeit zu kapieren, dass es diesmal nicht reicht. Dich zu verabschieden fiel dir nicht leicht, aber dies ist dein Liebesbeweis. Ich merke, dass es dir schwerfällt, mir in die Augen zu sehen. Frage mich, was wir noch klären können von diesen tausend Problemen. Ich weiß, dass du mich noch liebst und du weißt, dass ich dich noch lieb. Doch das hier hast du nicht verdient und das hier hab ich nicht verdient. Bitte geh, wenn du mich liebst. Bitte geh, wenn du mich. Bitte geh, wenn du mich liebst. Bitte geh, wenn du mich. Bitte geh, wenn du mich liebst. Ich weiß, dass die Zeit längst vorbei ist. Geh, wenn. Bitte geh, wenn du mich liebst. Ich weiß, dass die Zeit längst vorbei ist. Geh, wenn. Bitte geh, wenn du mich liebst. Lieber Gott, steh uns bei, gib uns Kraft. Etwas, das uns befreit von der Last. Streit in der Nacht, deshalb bleiben wir wach. Immer wenn es wegen irgendeiner Kleinigkeit kracht. Tränen flossen wie ein reißender Bach. Ich hoffe, dass du mit der Zeit wieder lachst. Du weißt, was du machst, überblickst das Geschehen. Doch warum willst du mich nicht verstehen? Ich will dich nicht verletzen, dich nicht so sehen. Wisch deine Tränen weg, ist schon okay. Einen Menschen so sehr zu vermissen, tut weh. Doch du weißt, es war richtig zu gehen. Ich merke, dass es dir schwerfällt, mir in die Augen zu sehen. Frage mich, was wir noch klären können von diesen tausend Problemen. Ich weiß, dass du mich noch liebst und du weißt, dass ich dich noch lieb. Doch das hier hast du nicht verdient und das hier hab ich nicht verdient. Bitte geh, wenn du mich liebst. Bitte geh, wenn du mich. Bitte geh, wenn du mich liebst. Bitte geh, wenn du mich. Bitte geh, wenn du mich liebst. Ich weiß, dass du weißt, dass die Zeit